steht auf, Tischtennisplatt. Und ich bin drauf, ich bin auf Kant. Ich schreibe auf, denn ich brauch Part. Wohn ich im Haus, wohn in der Platt. Und ich blass rauf, auf leeren Magen. Während ich lauf, durch meine Straße. Ihr Rap ist Mau, ihr Rap ist Kack. Ich bin da raub, bei deren Sach. Abi ruft an, fragt, was hast du schon wieder gepostet? Mein Bruder, ich fasse es nicht. Mizzo gibt 12 Mischen, weil er jedem immer zeigen muss, dass er der krasseste ist. Mit der S-Klasse von 1990 auf Vollzug ohne Ziel durch Innenstadt rasen mit Bitch. Sie hat Bock, ich hab Bock, wir machen Liebe auf Beifahrersitz. Bitte stell keine Fragen, wir wollen nichts anders machen. Wir denken gar nicht dran. Im Vollzug auf den Straßen, weil wir machen Randale. Der krasseste ist. Mit der S-Klasse von 1990 auf Vollzug ohne Ziel durch Innenstadt rasen mit Bitch. Sie hat Bock, ich hab Bock. Wir machen Liebe auf Beifahrersitz. Bitte stell keine Fragen, wir wollen nichts anders machen. Wir denken